Apostelgeschichte, Kapitel 14. Es geschah aber zu Ikonien, dass sie gleicherweise in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig ward. Die Juden aber, die ungläubig blieben, erregten und entrüsteten die Seelen der Heiden wider die Brüder. Dennoch blieben sie daselbst eine lange Zeit und lehrten frei öffentlich im Herrn, welcher bezeugte das Wort seiner Gnade und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge aber der Stadt spaltete sich. Etliche hielten's mit den Juden und etliche mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob der Heiden und der Juden und ihrer Obersten, sie zu schmähen und zu steinigen, wurden sie des inne und entflohen in die Städte des Landes Lykaonien, nach Lystra und Derbe und in die Gegend umher, und predigten daselbst das Evangelium. Und es war ein Mann zu Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war lahm von Mutterleibe und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könnte geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stelle dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und wandelte. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herniedergekommen, und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Mercurius, weil er das Wort führte. Und der Priester Jupiters aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Ochsen und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Da das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk, schrien und sprachen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen, gleich wie ihr, und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden gehen lassen ihre eigenen Wege, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und eure Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und da sie das sagten, beruhigten sie kaum das Volk, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber dahin Juden von Antiochien und Ikonien und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Da ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und den andern Tag ging er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern und zogen wieder nach Lystra und Ikonien und Antiochien, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Und sie ordneten ihnen hin und her Älteste in jeder Gemeinde, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren, und zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und redeten das Wort zu Perge und zogen hinab nach Attalia. Und von da fuhren sie zurück nach Antiochien, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie hatten ausgerichtet. Als sie aber hinkamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündigten, wie viel Gott, der mit ihnen war, getan hatte, und dass er den Heiden hätte die Tür des Glaubens aufgetan. Sie blieben aber allda eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern.